Aber wir haben ja keine freie Preisbildung. Der Ironiker in mir könnte jetzt Marktversagen vermuten. So dass der Preis niedrig bleibt. Die Knappheit wird also immer größer. Der freie Tausch im Markt funktioniert dann nicht mehr und wird ersetzt durch das allgegenwärtige Syndrom sozialistischer Planwirtschaft. Dem Stehen in der Schlange. Auf jede Wohnung kommen bald Dutzende, manchmal Hunderte Bewerber. Merken Sie was, liebe Zuhörer? Der Kunde, der in einem freien Markt König sein sollte, wird in der sozialistischen Wohnplanwirtschaft zum Bewerber, also zum Bittsteller. So sieht die sozialistische Hilfe für die Mieter also aus. Die Degradierung vom freien Menschen und Vertragspartner auf Augenhöhe zum Bittsteller. Berlin ist die Stadt in Deutschland, die den Mietendeckel gewissermaßen neu entdeckt hat. Das erste Mal wurde der Mietendeckel von den Nazis in den 30er Jahren eingeführt, hat also beste demokratische Tradition. Angesichts der Knappheit könnte man ja auf den Gedanken verfallen, sich zu überlegen, wie man das Angebot an Wohnraum dadurch erhöht, dass man die Kosten der Herstellung senkt. Ein Königsweg dafür bietet sich an. Schaffung von mehr Bauland und höher bauen. Aber wo denken Sie hin? Doch nicht im sozialistischen Arbeiter- und Bauernparadies Berlin der 2020er Jahre. Nein! Dort entschließt sich die Politik lieber, die riesigen Flächen des stillgelegten Flughafens Tempelhof für alles Mögliche zu reservieren, nur nicht für den Bau von dringend benötigten Wohnungen. Und weil die Politik so grandios versagt hat, findet sich ein sozialistischer Lautsprecher, der schrill und falsch verkündet, dass es eben immer noch zu viel Markt und zu wenig Staat im Wohnungsmarkt gebe und dass man daher die Wohnungseigentümer enteignen solle. Doch wer in Berlin nach Enteignung und Verstaatlichung des Wohnraums schreit, für den gilt darüber hinaus die Frage: Wollen Sie wirklich, dass Ihre Wohnung von den gleichen Leuten verwaltet und vermietet wird, die für den Berliner Flughafen zuständig sind? Nach dieser Diskussion ist dann der Bau von neuen Wohnungen in Berlin regelrecht kollabiert. Nietzsche sagte einmal, dass der Staat das kälteste aller Ungeheuer sei. Da hatte er recht. Der angeblich so anonyme und kalte Markt ist im Vergleich dazu ein wärmendes Lagerfeuer. Für den Wohnungsmarkt gilt das ganz sicher. Legende Nummer 13. Arbeit ist zu wichtig, um sie dem kalten Markt zu überlassen. Wie schon beim Wohnraum, so ist auch der Arbeitsmarkt viel zu wichtig, als dass der Staat ihn sich selbst überlassen dürfte. Arbeit, so lernen wir, ist ein Grundrecht, Grundlage der Menschenwürde und so weiter und so fort. Auf wenigen Feldern jedoch hat die staatliche Regulierungs- und Vorschriftenwut mehr Schaden zulasten von Unternehmen und Arbeitnehmern angerichtet als beim Thema Arbeitsrecht. Dabei sind es zwei Hauptfelder, auf denen diesem Schaden der Boden bereitet wird. Es ist zum einen das Tarifkartell mit den zentralen Vereinbarungen von Löhnen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Und es ist zum anderen die Form des Kündigungsschutzes, der zu einer Entkoppelung von Anspruchshaltung und Leistungsbereitschaft in weiten Teilen der arbeitenden Bevölkerung geführt hat. Diesen harten Vorwurf möchte ich begründen.